Warum ist der oberste Hirte in Rom das sichtbare Oberhaupt der Kirche? Weil er sie mit der Autorität Jesu Christi selbst, der unsichtbares Oberhaupt ist, sichtbar regiert. Ja. Das ist ganz wichtig. Das ist ja auch die These von Cassius Jakob anwendet, das Wort Christi. Seht, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Bei euch, vobiscum sum. Das ist Dominus vobiscum aus der Messe, aus den Gebeten der Kirche. Ja, der Herr ist bei seiner Kirche, bei seinen Aposteln, bei der lehrenden Kirche. Ja. Alle Tage bis ans Ende der Welt. Das kann nicht fehlen. Ich kann nicht sagen, ja, jetzt haben wir nur einen Papst oder schon 4, 5 Päpste gehabt, die auch mal Heresien gelehrt haben. Jetzt haben wir ein Konzil gehabt, ein allgemeines Konzil, vom Papst abgesegnet, promulgiert, das halt Irrtümer enthält. Das heißt, Jesus Christus selber lehrt die Seelen, lehrt uns alle, lehrt allen Menschen guten Willens, Heresien und Irrtümer. Wie soll das gehen? Wie gesagt, sitze ich völlig auf dem falschen Dampfer, wenn ich sowas meine. Die meisten merken es halt nicht.